Warnung: Episoden dieses Podcasts können irritierende oder ablenkende Hintergrundgeräusche enthalten und sollten bei gefährlichen oder Konzentration erfordernden Arbeiten sowie während der Teilnahme am Straßenverkehr nicht gehört werden. Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mike, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist's die Episode 43. Wenn die deutsche Geocaching-Gemeinde derzeit eine Frage umtreibt, ist es jene nach der Antwort, welche zwei Personen sich hinter dem ominösen Pseudonym Zweiraumbully verbergen. Nach Angaben des zweiten Puzzlestücks fahren die zwei Personen tatsächlich einen Bulli und nach Angaben des dritten Puzzlestück kascht eine der zwei Personen seit 2011. Ich fasse zusammen. Norddeutschland, zwei Personen, ein Bulli und eine der zwei Personen cached seit 2011. Da würden mir spontan mehrere Kandidaten einfallen, von denen ich mindestens zwei ausschließen könnte, wenn ich nicht schon den GC-Wiki-Eintrag des Jahres 2022 in einem Paralleluniversum gelesen hätte. Apropos Paralleluniversum. Die letzte Episode endete mit einigen fulminanten Cliffhangern, zum Beispiel mit maroden Bretterbuden auf Stelzen an der südlichen Steilküste von King Island. Wir erinnern uns dank Jacks Beobachtungen vom Kutter aus zudem an TJs ungeschicktes Anlanden. Wie es ihm jedoch tatsächlich ergangen ist, muss er selbst erzählen. King's Island ist schon ein Fleckchen für sich. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass Menschen so gelebt haben, also im 20. Jahrhundert. Leider hat das mit dem Schlauchboot nicht so gut geklappt und ich bin ins Wasser gefallen. Dabei ist das Funkgerät nass geworden und der angeblich wasserdichte Beutel war so wasserdicht nicht. Es gelangte zwar nur ein kleines bisschen Wasser hinein, aber der Rekorder lag lange genug drin, um seinen Geist aufzugeben. Weil der Anstieg so steil war, habe ich erst in der Kirche danach gesehen und dann war es dann zu spät. Zum Glück hatte ich noch Bleistift und Block dabei, aber von Anfang an. Jack hatte das Billigschlauchboot vom Discounter tatsächlich im Bug neben dem Ankerkasten verstaut. So weit, so schlecht, denn eine Pumpe hatte er nicht, sodass ich das Ding selbst aufblasen musste. Tatsächlich ist mir so etwas vor 30 Jahren leichter gefallen. Nach einer gefühlten Ewigkeit und zwei beinahe Ohnmachtsanfällen war das Teil bedingt prall und tragfähig. Durch die Aufblaserei geschlaucht im Schlauchboot fiel mir die Paddelei gegen die auf- und ablaufenden Wellen nicht gerade leicht und es dauerte etwas, bis ich die richtige Stelle zum Anlegen fand. Vorausschauend, wie ich bin, habe ich den kleinen Klappanker eingepackt, den ich schon öfter zum Angeln von Dingen aus dem Wasser verwendet habe. Er eignet sich hervorragend als Wurfanker, weshalb ich ihn lediglich über die Steine werfen musste. Er verhakte sich und ich konnte mich im Boot heranziehen und das Boot vertäuen. Dummerweise ist so ein Vierkammer-Aufblaskanu nicht sehr formstabil, was das Aufstehen zu einer äußerst wackeligen Angelegenheit macht. Wenn es dann noch vom Anlegepunkt wegdriftet, hat man allein kaum eine Chance, das Boot zu verlassen. Eine Erkenntnis, die sich für alle Ewigkeit einbrannte, als ich im kalten Wasser landete. Der Rucksack war nass, das Funkgerät auch und ich war froh, dass ich in weiser Voraussicht den Neoprenanzug angezogen hatte. Nachdem ich mich auf einen Felsen hochziehen konnte, suchte ich mir einen Weg den steilen Hang hinauf. Überall waren Wurzeln und Büsche und ich musste aufpassen, wohin ich trat. Wenn man da hängen blieb und wegrutschte, war so ein Sprunggelenk schnell gebrochen. Überall lagen Bretter, Balken und Stelzen eingestürzter Hütten herum, die es teilweise zu überklettern galt. Geocacher würden das Terrain locker mit einer 4 werten. Ich war froh, als ich an der Kirche angekommen war. Der Eingang befand sich im ersten Stock. Ihm war eine Art Veranda vorgelagert, die ziemlich wackelig auf Stelzen stand. Letztere waren nicht mit Brettern verkleidet, Daher war die Stabilität eher so meh. Darum war ich auch froh, als ich am Eingang angelangt war. Einladend stand die Tür schräg in den Raum und ich quetschte mich durch. Staubig und dreckig bot sich mir der Innenraum dar. Einiges war vom Dach heruntergebrochen und unter den teils leeren Fensteröffnungen lagen Scherben. Ich wandte mich nach rechts. Nirgends waren Fußspuren im Staub zu sehen. Dort war schon lange niemand mehr gewesen. Reste von groben Bänken rotteten vor sich hin. Das Dach war undicht. Dennoch blätterte die Farbe außen stärker ab als innen. Einige der Wandzeichnungen waren noch gut erhalten. Eine zeigte recht detailliert 4 Personen auf Robbenjagd im Doppelkanu inmitten hoher Wellen. Leider konnte ich kein Foto machen. Auch die Kamera hatte durch den Sturz ins Wasser gelitten. Stellenweise war der Boden eingebrochen dort, wo die Bohlen verfault waren. Vorsichtig einen Schritt setzen und langsam das Gewicht verlagern war Programm. Unter einigen Fensteröffnungen lagen Federn zwischen den Scherben. Vermutlich waren Seevögel in die Scheiben geflogen, als sie die eigene Spiegelung als Konkurrenten in der Brutzeit wahrnahmen. Der ehemalige Altar war einseitig eingebrochen und hing mehr, als dass er stand, im Boden. Darum hielt ich einen größeren Abstand, als ich den Innenraum querte, um an die Bergseite zu gelangen. Dort wandte ich mich nach links. Immer an der Wand lang bewegte ich mich über die knarrenden Bohlen. An einer Stelle musste ich ausweichen, weil ein Strauch durch die Wand gewachsen war. Ja, die Natur holt sich alles zurück. Gerade war ich im hinteren Drittel, als mein Blick auf das gesuchte Objekt fiel. Direkt neben einem Balken hatte jemand ein ca. 50 x 50 cm großes Bild gemalt. Die Farbe war etwas verblichen, aber es war erstaunlich gut erhalten und zeigte den Kopf eines Seeräubers unter einer Insel. Glücklicherweise hatte ich einen Bleistift und ein Notizbuch in einem separaten Druckverschlussbeutel dabei. Leider konnte ich das Bild nur grob skizzieren. Die Farben notierte ich mir am Rand, um eine gewisse Vorstellung zu behalten. Als ich zurück an Bord des Kutters war, begab ich mich direkt in meine Kabine und fertigte ausgehend von meiner Skizze ein Bild an, solange die Erinnerung noch frisch war. Ein Teil dieser Skizze könnt ihr euch unter der Nummer TB8FWTE anschauen. Nachdem ich die Skizze angefertigt hatte, verweilte mein Blick noch etwas länger auf dem Bild. Ich versuchte mir die Details, so gut es ging, einzuprägen. Gedanken gingen mir durch den Kopf. Wer war dieser Captain Jack? Was hat ihn aus der Karibik so weit hinein in die Kälte der Beringstraße verschlagen? Welche Beute hatte er hier zu finden erwartet oder war er gar nicht auf Beute aus? Es gab mehr Fragen als Antworten und während ich sinnierte, riss mich plötzlich das Nebelhorn des Kutters aus meinen Gedanken. Es war dunkler geworden. Verwunderlich, denn es war gerade früher Nachmittag. Durch die scheibenlosen Fenster sah ich ein dunkles Grau. Der vormals blaue Himmel war verschwunden und durch die halboffene Tür kroch Nebel in den Raum. Es wurde merklich kühler. Im Hier und Jetzt stellt sich für den hiesigen TJ die Frage nach der Wartung seiner Caches. Der Archivar seines Vertrauens wird mutmaßlich in den nächsten Tagen eine Nachricht hinterlassen, dass die angemahnten Dosen, die schon viel zu lange deaktiviert in der Landschaft liegen, endlich reaktiviert oder archiviert werden sollten. Sofern die entsprechenden Listings wegen Wartungsmängeln nicht direkt im Archiv landen. Ja, da waren sie wieder, seine 3 Probleme. Corona, Holzeinschlag, Dosen unter Reisiggeäst und Borkenkäfern. Abtransportiert haben die Holzfäller lediglich die Stämme. Da stellt sich zum wiederholten Male die Frage, ob sich die jeweilige Dose wiederfinden lässt. Auch kann am jeweiligen Ort derzeit keine neue Dose gelegt werden, was bedeutet, dass das Final verlegt werden müsste. Nach langer Abstinenz begleiten wir darum den dicken alten Mann zur Sichtung der Situation ins anspruchsvolle Gelände. Eilmeldung vom 13.04.2021. Der Archivar TJs Vertrauens wird nie wieder eine Nachricht hinterlassen, denn er ist in den Ruhestand getreten. Plötzlich und unvermittelt. Wer hätte gedacht, dass das jemals passieren könnte? Na gut, da ist ja noch sein hinkelsteinwerfender Vertreter aus der nahen Millionenstadt, der ebenfalls sowohl für seine Fairness als auch offenen Worte beliebt ist. Nein, wahr. Dennoch, er drückte laut Twitter ein Tränchen weg ging und zog leise die Tür hinter sich ins Schloss. Am selben Tag. Es war ein schwarzer Dienstag, der 13., an dem NRW seine überregional beliebten Reaper verlor. Geocaching in NRW wird nie wieder so sein wie zuvor. Eine Community trauert. Gern denkt TJ an die Zeiten zurück, als sie beim Geohähnchen saßen und über die Entwicklung der Dosensuche philosophierten. Oder damals den ersten Messen von Jagd und Hund und der Sauerbraten-Fraktion, als Roland und TJ, letztere von Hannoveran imprägnierten Holzhackschnitzeln berauscht, den Abend mit Geo Borat in einer Sternenwarte verbrachten. Dort, wo TJ seinen Erstkontakt zu einem roten Hut hatte und auf der Brüstung des Daches mit einem Stein das Grünopren erfand. Jungs, danke für euer Engagement. Auch hinter den Kulissen und dem Offensichtlichen, denn ohne eure tatkräftige Hilfe im Austausch mit Jägern, Waldbesitzern und Behörden wäre Geocaching in Deutschland möglicherweise schon vor Jahren verboten worden. Drehen wir aus sentimentalen Gründen die Zeit circa 10 Jahre zurück und schwelgen zum wiederholten Male in TJs Erinnerungen, veröffentlicht als Beiträge eines lang vergessenen Blogs. Hallo. Na? Heute schon echauffiert? Wie? Noch nicht den Aufreger des Tages gelesen oder gehört? Geocaching wird verboten. Nein, nicht nur in Naturschutzgebieten, sondern auch schon in Städten. Ehrlich, kein Scherz. Zum Beispiel in Altensteig in Württemberg. Weil das Geocaching aus dem Ruder läuft und weil man Prioritäten setzen muss. Auch in bestimmten Wäldern um Mainz oder Arnsberg. Oder in Höhlen, Stollen, Kellern, Bunkern in Rheinland-Pfalz. Weil der gemeine Geocacher unter anderem in seiner FTF-Gier nicht vor dem Beklettern von Denkmälern Halt macht. Und Pfade in den Wald trampelt, anstatt auf den Wegen zu bleiben. Und Dosen in Baumhöhlen legt. Und Bäume, Masten und Laternen beklettert. Und nachts mit Flutlicht durch den Wald lärmt und wild beunruhigt und sich illegal Zutritt zu Privatbesitz verschafft und Behälter und andere Dinge in Naturschutzgebiete verbringt und sich über Verbote hinwegsetzt und offensichtlich nicht mehr selbst in der Lage ist, zwischen richtig und falsch bzw. gut und böse zu entscheiden. Jeden Tag spielen sich unfassbare Szenen in deutschen Städten, Wäldern, Parks und verlorenen Orten ab. Dem muss ein Riegel vorgeschoben werden. Darum wird Geocaching jetzt verboten. Block um Block zwitschert es durch die Weiten des deutschsprachigen Netzes und umgehend hallt ein Aufschrei der Entrüstung durch die Gemeinschaft der Dosensucher. Wie neulich, als ein Aufschrei durch die Gemeinschaft der Motorradfahrer ging, als eine Kreisstraße im Oberbergischen zu bestimmten Zeiten für Motorradfahrer gesperrt wurde. Weil Motorradfahrer auf dieser Strecke der illegalen Raserei frönten und derartige Aktionen sogar filmten. Und weil es zu übermäßig vielen Unfällen kam. Dem musste ein Riegel vorgeschoben werden. Oder beim Rauchen. Diese Raucher haben schließlich auch nie Rücksicht genommen auf die Nichtraucher und Kinder und überhaupt. Auch da musste ein Riegel vorgeschoben werden. Und auch da ging ein Aufschrei durch die Gemeinde. Jetzt mal im Ernst. Ist das die offensichtlich vorherrschende Mentalität, aufzuschreien, wenn der Zug abgefahren ist, anstatt das eigene Handeln zu reflektieren, bevor es zu spät ist? Es wird nicht gedacht, es wird gemacht. Höher, schneller, weiter, den Blick auf das Ziel, ohne Rücksicht auf den Weg. Ich kürze ab, mitten durch die Neupflanzung, wird schon nicht auffallen. Was kann ich schon kaputt machen? Ich bin doch vorsichtig. Das haben sich die nachfolgenden 100 auch gesagt. Aber die hatten als Ausrede wenigstens diesen verführerischen neuen Trampelpfad. Der geneigte Leser möge mir verzeihen, dass ich wieder auf damals abschweife, aber es dient dem besseren Verständnis, auch wenn ich mich wiederhole. Aber wer liest schon mein Geschreibsel von gestern? Oder merkt es sich gar noch? Als ich 2005 mit der Dosensuche angefangen habe, war sie noch nicht so populär. Sie war noch geheimnisumwittert, was sich 2 bis 3 Jahre später grundlegend ändern sollte. Es gab vermutlich mehr Pilzsammler als Dosensucher und ja, da wurde das Weggebot nicht so eng gesehen. Da wurde auch schon mal ein Loch gegraben, um die Dose zu verstecken oder eine Station angeschraubt. Oder Rohre in den Boden betoniert oder bestehende Gegenstände manipuliert. Wie groß war das Oh oder Ah beim Finden solch kreativer Stationen? Zu diesen Zeiten habe ich anders gesucht als heute. Ich habe anders versteckt als heute. Es liegt mir fern, dies zu entschuldigen, denn es war damals schon nicht richtig. Aber es war kein offensichtliches Problem, denn die Natur steckt es weg. 50 Leute pro Jahr an einer Dose zerstörungsfreie und schonende Suche ohne Zeitdruck blieb weitgehend ohne Schäden. Wenige selten frequentierte Nachtkaschs, lichtschwache Taschenlampen und Kleinstgruppen wurden kaum bemerkt, wenn doch, wusste keiner, was da passiert. Wie schon erwähnt, ich habe mich damals weniger um diese Dinge geschert, weniger nachgedacht und dosentechnisch einige Jugendsünden begangen, auf die ich heute nicht stolz bin. Ich habe dadurch mit Sicherheit falsche Zeichen gesetzt, aber ich habe dazugelernt. Den Enthusiasmus eines Anfängers kann ich vollkommen nachvollziehen und auch den Erfolgsdruck, sobald er die Statistik für sich entdeckt. Aber es ist nicht einfach, das Rad neu zu erfinden oder eben eine Station, die es so noch nicht gab. Geocaching ist nicht nur zu einer Massenbewegung geworden, sondern für viele auch zu einer vermeintlichen Chance zur Selbstdefinition. Meine Punkte, meine Dosen, mein Rang. Als ich damals die Rangliste entdeckte, war es toll zu sehen, dass ich mich im oberen Fünftel bewege. Mir zuweilen ein Rennen mit Bekannten zu liefern und ihm auch nur einen Punkt voraus zu sein, hatte was. Da habe ich zum Auf- oder Überholen am Wochenende auch schon mal Powercaching betrieben und gnadenlos 16 bis 18 Dosen abgegriffen. 16 Dosen, wie lächerlich klingt das in der heutigen Zeit. FTFs habe ich nicht probiert, die sind einfach passiert. Eines ist mir mit den Jahren allerdings aufgefallen. Der Zustand der Orte, wo Dosen liegen, hat sich gravierend verschlechtert. Ich begründe das mit einer gewissen Faulheit, die Cache-Beschreibung zu lesen. Nimm das Spoilerbild mit. Und der Rücksichtslosigkeit, mit der in den letzten Jahren gesucht wird. Es werden gravierende Suchspuren hinterlassen und Zerstörung wird als Kollateralschaden gebilligt. Nicht seitens der Jäger. Nicht seitens der Eigentümer. Nicht seitens der Naturschützer. Und nicht seitens der Städte. Und auch der einfache Wanderer, der sich im Vorbeigehen am Bild des alten, zugewucherten Steinbruchs erfreuen möchte, ergrimmt unwillkürlich beim Anblick des aufgewühlten Relikts bar jeden Mooses und der erwarteten Vegetation. Dabei würde eine umweltverträgliche Dosensuche mit angrenzender Sicherheit toleriert, aber Kollateralcachen geht allgemein mit Missbilligung einher. Und weil Appelle nichts nützen und ein Umdenken nicht zu erwarten ist, weil Ignoranz und Eigennutz der beste Freund des Selbstzwecks ist und weil in den meisten Köpfen Unbelehrbarkeit regiert, wird Geocaching vielerorts verboten. Selbst schuld, oder nicht? Du siehst dich nicht bei dieser Schadfraktion? Du bedauerst das aufrichtig? Du möchtest nicht weiter im Selbstmitleid baden? Du möchtest umdenken, weißt aber nicht, woran es hakt? Du möchtest dein Hobby nicht verlieren, weißt aber nicht, was du besser machen kannst. Du scheust das Gespräch mit der anderen Seite nicht. Du möchtest helfen, die Gesamtsituation zu verbessern. Hier ist deine Chance. Bring deine Vorschläge und deine Ansichten mit zur Geocaching-Konferenz. Die Geocaching-Konferenz findet statt vom 8. bis 10.06.2012 in Schwerte, Nordrhein-Westfalen. Informationen gibt es auf der GC-Event-Seite sowie der weiterführenden Seite des Orga-Teams. Das Thema wurde zudem in diversen Blogs behandelt, so zum Beispiel von StashLab, Geocaching Münsterland und einigen anderen. Wir wollen etwas bewirken. Bring dich ein, wir zählen auf dich. Zu diesen Themen meldeten sich auch Tünnes und ich seinerzeit auf dem Hochsitz zu Wort. Ich habe hier noch einen alten Einspieler. Hören wir einfach mal rein. Ey, hör auf, TJ, ist es fest? Nee. Komm her. Ach, die zwei muss ich noch, sonst fällst du garantiert gleich runter. Das bricht doch zusammen, du hast mir wieder so zugenommen. Hör auf. Wackel hier nicht so rum. Ist jetzt bald gut hier? Ja, Moment. Verscheuchst du alles? Ey, komm hoch. Ansteller. Komm hoch. Jo. Ja, komm rein. bisschen am Mikro. Nee, was ein Wetter. Super Wetter haben wir hier. Ja, spitzenmäßig. Ja. Hast du dein Tragtelefon aus? Nee. Weißt du, müssen wir ausmachen? Weiß ich nicht, mich ruft eh keiner an. Ja, mich aber. Okay. Kein Schwein ruft mich an. Ich mach die Möhre besser aus. Keine Sau interessiert sich für mich. Ich stell auf lautlos. Ja, solange du hier nichts verblitzt denkst. Nein, ich meine dieses Dings da. Ach, du weißt ja, was ich meine. Flugzeugdeppenmodus. Ja, Flugzeugdeppenmodus ist immer cool. So. Ja. Ich bin im Flugzeugdeppenmodus. Tut schon. Ja, lange ist es her, dass wir hier wieder saßen, ne? Ja. Mein Gott, die Natur hat ja echt voll zugeschlagen. Echt? Ja, hast du auch gesehen. Ist mir auch gar nicht aufgefallen. Wenn ich diese scheiß Schrauben jetzt nicht nachgezogen hätte, wären wir garantiert hier richtig runtergeknallt. Meinst du? Ja, klar. Das ist jetzt noch wackelig ohne Ende. Ach, stell dich nicht so an. Ach, du lässt mich einfach nicht machen. Ach, hör auf. Du bist kein Handwerker, du hast keine Ahnung. Waren wir das letzte Mal hier? Letztes Jahr. Ja, nee. Nein. Vor der Messe Yacht und Hund? Nee, zu Jagd und Hund haben wir den letzten gemacht. Ja, aber das war ja nicht hier. Ach so, das war nicht hier. Das war ja auf der Messe Jagd und Hund. Machst du wie ein Klugscheißer, ne? Ja, er muss das ja machen. Ah. Es regnet schön. Ja, habe ich ja gesagt. Es bald wieder Jagd und Hund, ne? Wenn du schon beim Thema bist. Ja, Jagd und Hund Open Air. Kannst du das jetzt mal auf Deutsch sagen? Offene Luft. Offene Luft. Und wo? Im westfälischen Anröchte. Anröchte, wo ja, ist denn das? Auf Schloss Egringhaus. Also östlich von Dortmund, so rechts. Ah. Richtung Paderborn. Ah, und du sagst, ich bin Klugscheißer. Wie? Ja, hier hängst die Wikipedia raus, ne? Und ich Wikipedia. Bin der Klugscheißer. Ja. Oh nee. Und was passiert da so? Ja, da treffen sie sich alle wieder zum Thema Jagd und Hund, ne? So, das, was im Januar auf der Messe in Dortmund war, ist ja wieder draußen. Also im Endeffekt das Gleiche nur draußen? Das Gleiche nur draußen, wieder ja. So mit Grundsprechstand und... Der Grundsprech, ob die selber da sind, weiß ich nicht. Aber der Landesjagdverband war so nett und hat den Geocachern wieder einen Stand gebucht. Dann werden mit Sicherheit ja auch wieder Reviewer da sein. Weiß ich nicht. Meinst du nicht? Bin mir nicht sicher. Zumindest werden da noch Leute gesucht, die sich da hinstellen können. Och. Das Ganze geht 3 Tage, 22. bis 24.06. Mhm. Da müssen noch Leute her, die sich da hinstellen und die den Jägern, Förstern, Hundefreunden erklären, wie Geocaching so richtig funktioniert. Dann wäre es aber auch gut, wenn man dann Leute da hat, die das auch wissen. Die das wissen, ja. Ja. Das wäre gut. Du sagst das in der Gegend von Paderborn? Na, so zwischen Dortmund und Paderborn, ne? So genau weiß ich das nicht. Anröchte. So. Ja, aber in Dortmund, da gibt es ja Leute, die Ahnung haben. Und in Paderborn gibt es auch Leute, die Ahnung haben. Es gibt, glaube ich, weltweit Leute, die Ahnung davon ja, haben. Ja, aber die sind halt im nahen Umfeld dann, ne? Ja, jo. Lokal wäre schon gut. Die haben ja keine weiten Anreisen und so. Und, eben. Ne? Und ich glaube nicht, dass das viel Prügel gibt, sondern man muss halt nur miteinander reden. Ja. Ja. Also ich glaube, da finden sich schon welche. Da gehe ich auch von aus. Ja, wie gesagt, 3 Tage, Freitag bis Sonntag. Mhm. Samstag, Sonntag ist, denke ich, unproblematisch, aber der Freitag ist halt... Weil irgendwie muss man da mal die begonnenen Dialoge, wenn man wieder in diesen Floskeln bleibt, mal fortsetzen. Ne? Ja, es ist... Wir haben ja noch mal einen Dialog vorher, vor der Messe. Ne? Ja. Am 8. bis 10. Juni. Du erinnerst dich? Da ist, du sprachst davon. Da ist Gecko. Das Gecko-Event im Naturfreundehaus in Schwerte. Richtig schön groß. Auch 3 Tage, ne? 8. bis 10. Juni. Ich habe es auch, glaube ich, schon mal angesprochen, aber das ist jetzt nächstes Wochenende. Und damit die Letzten das noch nicht mitgekriegt haben und vielleicht ja zuhören. Machst du hier wieder Werbung oder was? Ja, ich mache jetzt total die Werbung, ey. Ich mache jetzt Werbung Scheiße. Für Schwerte. Nee, finde ich gut. Da machen ja sogar die Reviewer Werbung für. Die suchen ja auch den Dialog. Aha. Hier der Stash Lab. Hat ja aufgerufen zum Dialog in seinem Blog. Zwischen so Leuten wie uns und Leuten wie uns. Hab also zwischen gelesen. Dir und mir. So zwischen Jägern und Geocachern. Aha. So, verstehst du? Sollen wir mal hoch auf den Hochsitz kommen? Ja, können wir ja mal machen. Wobei, da muss die Schrauben wieder festziehen. Ja. Warum? Das Dashlet wiegt nicht viel. Ach so. Da gibt es andere Kandidaten. Oh ja, hier dieser Steinewerfer aus Köln zum Beispiel, da der, meine Fresse. Oder Titan Pyromanix. Ja, aber der, na, ich glaube, der schwerste ist doch hier dieser Kölner Dings da, der Hinkelstein-Dings-Mensch. Hm? Ja, meine ich so. Hinkelstein-Mensch. Also wie gesagt, ne, Schwerte, es gibt eine rollende Waldschule, also Umweltpädagogik vom Feinsten. Die Umweltcacher sind da, es gibt GPS-Workshops, Where-I-Go-Workshops, Bogenschießen, Baumklettern unter Anleitung. Baumklettern passt aber so gar nicht da rein. Ne? Tiere beobachten, finden und schützen, ja doch. Du musst ja als Waldbesitzer auch mal das Totholz aus deinem Baum schneiden können. Ne? Ja. Da kannst du als Geocacher nicht früh genug mit anfangen. Tiere beobachten, also Vorträge, Exkursionen. Dann kann man Earth Cache besuchen von innen. Das ist ein historisches Bergwerk. Geht vielleicht unter Tage. Plätze. Geht unter Tage, ist aber so eine offizielle Führung. Nicht irgendwie was Illegales. Und alles ist gut. Ja, und das Wichtigste natürlich am Samstag, die Podiumsdiskussion Geocaching und Natur, ein Spannungsfeld. Danach ein Podcaster- und Blogger-Treff. Ja, und Reviewer-Interviews wird es auch geben. Also ein rundes Programm. Ich bin mal gespannt. Werden noch einige Reviewer da sein und ich gucke mir das auf jeden Fall an. Ja. Ja. Dann berichte mal. Werden wir. Unter Umständen, wenn alles glatt geht, schaffen wir es vielleicht auch diese Podiumsdiskussion direkt live ins Netz zu schieben. Wer macht das? Der Herr... Ich könnte mich jetzt verplappern und sagen, die Buddy. Nein, ist falsch. Die Buddy heißt der. Der Jörg macht das mit meiner Wenigkeit und wahrscheinlich bringe ich auch noch meinen Techniker mit. Okay. Ja. Kannst du das nicht selber? Muss ich extra einen Techniker mitnehmen, oder? Ich nehme Techniker mit. Ja, ich will, dass du auch kommst. Ach so. Ja. Ja, haben wir das auch mal angesprochen. Ist doch schön. Genau, Reviewer werden da sein. Ja, die Geocaching-Konferenz. Podiumsdiskussionen. Es war eine spannende Zeit, als nach 2008 der erste große Geocaching-Hype kam und das Hobby plötzlich massiven Zulauf bekam. Vielerorts gab es Probleme, denn Jäger und Waldbesitzer sahen sich mit einer anonymen Masse konfrontiert. Wie heißt es so schön? Nicht die Tatsachen, sondern die Meinungen, die wir über die Tatsachen haben, beunruhigen uns. Viele Gespräche und viel Aufklärungsarbeit waren notwendig. Und oftmals lösten sich vermeintliche Probleme nach einem guten Gespräch in Luft auf. Zum Beispiel auf der Messe Jagd und Hund, wenn Jäger erkannten, dass es sehr wohl Ansprechpartner in Sachen Geocaching gab. Die Abende zwischen den Messetagen boten zuweilen willkommene Abwechslung. Heute erzähle ich eine Begebenheit, die die meisten Leser vermutlich langweilen wird. Einigen wird es allerdings beschieden sein, zwischen den Zeilen lesen zu können, beziehungsweise das vor dem inneren Auge zu sehen, was hier nicht allzu detailliert beschrieben ist. Ihnen sind diese Zeilen gewidmet und dafür gibt es einen Grund. 4 Murmeltiertage hatten Roland und ich anlässlich der Messe in Hannover zu verbringen. Darum zwitscherte ich wenige Tage vorher die Frage in die Welt, ob es dort in dieser Zeit wohl möglich ein Treffen, gern auch ohne Punkt, mit Geocachern geben würde. Lange musste ich nicht hoffen, da trafen auch schon die ersten Angebote ein und ich war erstaunt, wer alles in Hannover weilen würde. Es hatten sich einige über die Jahre liebgewonnene Menschen angekündigt und ich freute mich auf das Wiedersehen. Wenige traf ich bereits Freitagabend zu einem Event ohne Punkt, die anderen einen Abend später. Samstagabend in Hannover. Der Bus vor mir hält in einer Baustelle. Zu unübersichtlich, um vorbeizufahren. Ich warte. Menschen steigen aus und ein und dann schließen sich die Türen. Ich warte, doch der Bus fährt nicht an. Ich blicke fragend zu Roland auf dem Beifahrersitz, doch auch er kann nicht sehen, woran es hängt. Gegenverkehr fährt vorbei. Irgendwann fährt der Bus doch noch los und ich folge ihm, vorbei an der Baustellenampel, die uns so lange aufhielt. Dann biege ich in eine schmale Straße ab. Es geht weiter bergauf. Ich suche einen Parkplatz, doch in unmittelbarer Umgebung des Ziels ist alles dicht. Eine größere Menschenansammlung steht vor einem Tor. Weitere Menschen kommen mir auf der engen Straße entgegen. Ein paar hundert Meter weiter kann ich endlich parken. Wir steigen aus. Es ist kalt auf dem Berg und ich bin froh, meinen Hut zu haben. Minuten verstreichen, während wir den Weg zurückgehen, den wir gekommen sind, denn auch unser Ziel ist jenes ominöse Tor. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Am Tor herrscht sortiertes Gedränge. Ein Großteil der Anwesenden hat bereits das Tor passiert. Dennoch erkenne ich das ein oder andere Gesicht. Begrüßungen folgen, Kurzgespräche, während wir uns unausweichlich dem Tor nähern. Es entsteht eine kleine Diskussion am Durchlass. Es ist nicht so, dass wir nicht angemeldet sind, doch nur für meinen Begleiter liegt ein VIP-Passierschein vor. Doch die Situation klärt sich alsbald und wir dürfen passieren. Ein schmaler Weg führt auf ein illuminiertes Backsteingebäude zu. In einer Tonne brennt ein Feuer, an dem sich unbekannte Gestalten wärmen. Gitarren samt Verstärker und ein Schlagzeug stehen an der Wand. Außentreppen führen sowohl zum Obergeschoss, wo sich Vortragsraum und Toiletten befinden, als auch aufs Dach. Dorthin begebe ich mich. Ein Weg führt an der Dachkante um ein weiteres Gemäuer herum. Dahinter befindet sich eine freie Fläche ähnlich einer Terrasse. Dort steht ein kuppelförmiges Bauwerk, eine Sternwarte. Ich weiß nicht, ob ich mich auf einem Dach oder einem Hügel befinde. Möglicherweise ist das Gebäude in den Hang gebaut. Es ist zu dunkel, genaueres zu erkennen. Die Glut eines größeren Grills spendet mit dem Restlicht der Stadt nur eine rudimentäre Beleuchtung. Gut 50 Menschen stehen hier oben, genießen die Aussicht auf die Stadt, klönen und essen. Ich geselle mich zu ihnen. Beim Näherkommen erkenne ich bekannte Gesichter und am Gesprächsstoff mangelt es nicht. Nach einer Weile wird das Dach geräumt. Die erste Vorführung im besagten Vortragsraum ist zu Ende. Ein Brötchen mit Grillfleisch in der einen Hand, ein Becher Cola in der anderen, begebe ich mich Momente später mit den anderen hinunter. Dorthin, wo die Gitarren stehen. Es geht langsam voran, denn es staut sich auf der Treppe. Zwei Herren mittleren Alters erzeugen Töne und Gesang. Schlager. Die Menge tobt. Wo bin ich nur hingeraten? Einer spielt Gitarre, bewundernswert bei diesen Temperaturen. Der andere traktiert ein Schlagzeug im Stehen. Mendocino, Mendocino. Mir kommt der Brusthaarzupfer aus der ersten Big Brother Staffel in den Sinn. Bilder, die ich längst vergessen glaubte. Erneut wird mir ein Brötchen mit Fleisch in die Hand gedrückt. Kaum erfahre ich so Sekunden später, dass Frösche nicht weinen. Nach den Amphibien sind die Insekten dran. Das Auditorium brüllt, Biene Maya, als würde jeden Moment die Welt untergehen. Ich vermisse stattdessen Thekla, nichts für Arachnophobiker. Spontan überkommt mich der Drang, ein Bier zu trinken oder zwei, aber ich muss noch fahren. Pech. Plötzlich erstrahlt ein Suchscheinwerfer. Der Lichtkegel wandert das Dach entlang und bleibt an einem Seil hängen. Musik mit osteuropäischem Einschlag ertönt und ein bärtiger, vermutlich nackter Mann mit grünem Schulterträger-Tanga steigt über das Geländer der Dachkante. Er hängt sich ins Seil, winkt dem Publikum zu, dann beginnt er sich abzuseilen. Wieder und wieder unterbricht er seinen Weg nach unten, um theatralisch zu gestikulieren. »Borat! Borat! Borat!« skandiert die Menge. Er winkt erneut, als die ersten Wasserbomben fliegen. Dann setzen die Bazookas ein. Ob der Kälte oder des Wassers. Der angeklebte Bart löst sich halbseitig von seinem Träger, während die Wassertröpfchen auf der schwarzen Mini-Plieper-Rücke im Lichtkegel glänzen. Kurze Zeit später ist er unten. Wir bekommen per Lautsprecher mitgeteilt, dass Borat Karten für die zweite Vorführung am Körper trägt. Viele Möglichkeiten gibt es nicht. Er kann sie nur an der tiefsten Stelle jenes grünen Schulterträger-Tangas deponiert haben. Das weibliche Geschlecht steht Schlange um Borat in den... Ach, lassen wir das. Möglicherweise lesen Kinder mit. Haarsträubende Szenen spielen sich ab am Kunstgemächt. Bilder brennen sich in meinen Kopf. Bilder, die man nicht mehr los wird. Ich dränge mich an der Borat verzehrenden Meute vorbei hinauf aufs Dach. Dort wähne ich mich sicher. Die nächste halbe Stunde verbringe ich mit Unterhaltungen und diversen kulinarischen Kleinigkeiten. Dann werden meine Füße kalt. Die Nähe des Grills verspricht Abhilfe, also begebe ich mich dorthin. Lang halte ich es dort jedoch nicht aus. Glücklicherweise ist die zweite Vorstellung zu Ende und somit der Vortragsraum geöffnet. Doch zunächst habe ich Durst, weshalb ich versuche, meinen Getränkesponsor zu finden. Wenige Minuten später ist mein Unterfangen von Erfolg gekrönt. Doch dieser Umstand verhindert nachhaltig das Aufsuchen der Wärme. Ein roter Hut, Wortspiele und philosophische Exkursionen ins Reich der Cretonnants halten mich auf. Der Acker im Herzen eines Mannes ist steiniger, schrieb der König des Horrors. Wie recht er doch hat. So erlebe ich frierend im nächtlichen Dunkel Hannovers unter liebgewonnenen Menschen auf einer Dachkante die Geburtsstunde des Grünopren, bis mich die unerbittliche Kälte irgendwann doch ins Gebäude treibt. Dort bildet sich nach kurzer Zeit im Vortragsraum ein illustres Grüppchen. Wir beginnen spontan mit einem Casting. Ich mime einen Tötensenner. Es bleibt jedoch bei den TV-üblichen Beleidigungen, da die eintretenden, talentbefreiten Superflops keinerlei Ambitionen zeigen, eine ordentliche Show zu liefern. Ein Hauch von Mitleid mit Casting-Juries schwängert für Sekunden mein Gemüt und ich weiß, warum ich derartige Sendungen verschmähe. Gelangweilt verlasse ich daraufhin zur Verabschiedung den Raum, da Roland und ich beschlossen hatten, gegen 23 Uhr die Segel zu streichen. Der vor uns liegende letzte Messetag im Holzhackschnitzel Delirium und die anschließende Rückfahrt bei winterlichen Verhältnissen wird kein Zuckerschlecken. Weit komme ich jedoch nicht. Zu viele Freunde und Bekannte stehen im Flur, die ich zu lange nicht sah. Einer schenkt mir zum Abschied ein Ströppchen Tannenzäpfle. Ich stecke die Flasche in die Innentasche meiner Jacke. Ich würde gern bleiben, aber irgendwas ist ja immer. So reiße ich mich Verabschiedungen später los, sammle meinen Mitfahrer ein und kutschiere uns zurück ins Hotel. Was bleibt, ist ein Schluck Schwarzwald zum Einschlafen und die Erinnerung. Danke dafür, der TJ. Tausendmal erzählt, tausendmal ein Ohr gequält, tausend und noch einmal verstärkt die Hörerqual. Wer von den damals Anwesenden mag heute noch Dosensucher sein und oder hört gar diesen Podcast? Wann wird es wieder Events wie dieses damals geben? Obige Fragen sind noch nicht ganz verhallt, da tut sich schon die nächste auf. Was ist mit Frau Adjutrix und Herrn Hatumar? Auch diese NRW-Reviewer stehen nicht mehr in der Zuständigkeitsmatrix der inoffiziellen deutschen Reviewer-Seite. Nun gut, dass die letzten gallischen ReviewerInnen gemeinsam gehen, war zu erwarten, aber Herr Hatumar? War es vielleicht nur ein Versehen beim Löschen in der Matrix? Radio KD hat weder Kosten noch Mühen gescheut und einfach mal in Zwitscher gefragt. Belegbaren Angaben zufolge war es tatsächlich ein Vorgriff. Leider aber kein Versehen, denn Herr Hatumar wird sich, wie in seinem Profil nachzulesen ist, zum 1. Mai aus der Reviewer-Szene verabschieden. Alles neu macht der Mai. Aber macht er es besser? Wer jetzt glaubt, er sei mit seinen Wartungsmängeln aus dem Schneider irrt, denn die Aufgaben der Archivare werden übergangsweise von KollegInnen anderer Bundesländer übernommen. Erwartet also in diesen Dingen keine Schonung. Apropos Schonung. Schonungte ich und kam vom Hölzchen aufs Stöckchen. Bullis Tapete lässt grüßen. Aufgrund der nun schon etwas fortgeschrittenen Zeit begleiten wir nach langer Abstinenz nun doch erst in der nächsten Episode den dicken alten Mann ins anspruchsvolle Gelände. Möglicherweise. Vielleicht. Und wenden uns stattdessen erneut der parallelen Zukunft des Jahres 2022 zu. Wenn's mal wieder länger dauert. Es kann doch nicht so schwer sein, in diesem baufälligen Bretterverschlag eine Zeichnung zu finden. Knapp 2 Stunden ist TJ jetzt da drin. Langsam könnte ich mir Sorgen machen. Vielleicht hat er sich was getan. Zudem scheint sich auf See etwas zusammenzubrauen. Eine Nebelbank kommt aus Nord auf uns zu. Bislang unbemerkt, weil wir hier auf der Südseite der Insel vor Anker liegen. Ich kann die Westspitze der Insel schon nicht mehr erkennen. Und die ersten Schwaden fallen vom Hochplateau auf das Kliff herab. Ich sollte wohl besser mal den TJ warnen und das Nebelhorn ausprobieren. Das gibt nix. Ich hab an der Küste ja schon viel erlebt, aber dass Nebel so schnell aufzieht, habe ich noch nie gesehen. Die oberen Gebäude kann ich kaum noch erkennen. Und in wenigen Minuten wird auch die Kirche verschluckt. Kein Funk und keine Sicht. Das kann ja was werden. Und wo beim Klabautermann ist der Wind? Wie kann sich Nebel so schnell bewegen ohne Wind? Das war's. Die Insel ist im Nebel verschwunden. Jetzt kann ich nur noch warten. Wieder war ich froh, den Neoprenanzug getragen zu haben. Der Nebel kroch durch jede Ritze, fiel durch Tür und Fenster, als hätte man draußen direkt vor jeder Öffnung Trockeneis ausgeschüttet. Schnell wurde es dunkel im Raum. Glücklicherweise war die Taschenlampe wasserdicht, aber die unzähligen feinen Wassertröpfchen reflektierten das Licht. Mit Mühe und Not war der Boden erkennbar, und so tastete ich mich vorsichtig den Weg zurück an der Wand entlang, den ich gekommen war. Die Zeit dehnte sich. Irgendwann erreichte ich die Tür, doch ich hatte draußen keine 2 Meter Sicht. Es wäre Irrsinn gewesen, mich draußen quasi orientierungslos durchs Gestrüpp zu kämpfen. Jack ließ zwar alle paar Minuten das Nebelhorn ertönen, doch das half mir dort nicht weiter. Also nahm ich auf der nächstbesten noch halbwegs stabil ausschauenden Kirchenbank Platz. Da saß ich nun, ohne Wasser und Proviant, müde, dehydriert und unterzuckert, zum Abwarten verdammt, und langsam wurde mir kalt. Der Nebel war wie Watte, selbst das Nebelhorn klang unwirklich dumpf und seine Richtung war nicht genau auszumachen. Ich weiß nicht, wie lange ich dort gesessen hatte, als ich glaubte, weit entfernt ein Lied zu hören. Eine Art Shanty, wie es die Seemannschaft singt, um im Gleichtakt die Leinen zu ziehen, um die Segel zu reffen. Aber die Zeit der Windjammer ist längst vorbei. Der Nebel gaukelte mir Schemen vor, ich glaubte Männer zu sehen, die Fässer oder Truhen trugen, verlor das Zeitgefühl und nickte ein. Das Geräusch des Nebelhorns riss mich aus Morpheus' Armen. Ein Halbdunkel herrschte in der Kirche. Alles war feucht, aber der Nebel hatte sich verzogen. Mit steifen Gliedmaßen stand ich auf und ging zur Tür. Das Wasser glitzerte in der Abenddämmerung und umspielte den Kutter. Wieder tutete das Nebelhorn, weshalb ich die Taschenlampe einschaltete und in seine Richtung schwenkte. 2-mal tutete das Nebelhorn kurz, bevor es verstummte. Jack hatte mich gesehen und verstanden. Dann machte ich mich an den Abstieg. Hinunter ging's schwieriger als hinauf. Rückwärts absteigen, mit den Füßen jeden Tritt prüfend und mit den Händen immer Halt an der Vegetation suchend. Es dauerte dementsprechend, bis ich die Felsen an der Wasserlinie und das Schlauchboot erreichte. Nachdem ich den kleinen Anker gelöst hatte, ließ ich mich ins Boot hinab und hatte Glück. Diesmal fiel ich nicht in die See und war nach kurzer Paddelei am Kutter, wo eine heiße, wenn auch tote Tante auf mich wartete. Und mit diesem Bomben-Cliffhanger endet Konservenradio Dosenhausen Episode 43 vom 17.04.2021. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audio, E-Mail oder via Twitter @RadioKRD entgegen. Wenn's gefällt, empfehlt mich weiter. Wenn's nicht gefällt, sagt's TJ. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen, der DJ. Dosenhausen. Nasse Dosen. Schimmlige Logbücher. Hier findest du jeden Scheiß. Kletterst oder schwimmst du schon? Oder nähst du deine Maske? Souvenirs gibt's hier als Preis. Frösche Giga Corona. Jack und TJ auch schon da.